alles ziemlich nobel, aber ehrlich gesagt nützt uns das nicht viel. Das heißt, wir sind auf dem Weg nach Shanghai? So sieht's aus. Seht mal, da kommt ein Chinese aus der Kabine. Ja. Der ist ja steinalt. Ich bin Xiang Tan, Familienoberhaupt und Anführer meines Clans. Das kann nicht sein. Wer sind Sie? Was haben Sie mit Zuko zu tun oder mit seiner Mutter? Nun, junge Zuko, erkläre deinem Freund, was er zu wissen begehrt. Xiang Tan ist eine Legende. Die funkelnde Schlange. Es gibt sie nicht wirklich. So? Ich sehe sie, aber... Es gibt mich. Die funkelnde Schlange, was hat denn das zu bedeuten? Wo bringen Sie uns hin und was ist mit Peter? So viele Fragen, die ungestüme Jugend. Manchmal vermisse ich das. Ich bringe euch zu eurem Freund. Was, du? Zu Peter? Sie haben ihn in Ihrer Gewalt? Also arbeiten Sie mit Zukos Mutter Fan Chok zusammen, ja? Du hast keine Ahnung, was du da sagst. Natürlich nicht. Woher auch? Wir wissen nichts von einer funkelnden Schlange oder von... Still. Die Mutter des jungen Zuko hat mit der Entführung eures Freundes ebenso wenig zu tun, wie sie von diesem Flugzeug weiß. Oder davon, dass ihr auf dem Wege nach Shanghai seid.